Sie gleichen dem, der ein Feuer anzündet. Und so es alles ringsum erleuchtet, nimmt Allah ihr Licht von hinnen und lässt sie in Finsternissen, dass sie nicht sehen. Taub, stumm und blind, so tun sie nicht Buße. Oder gleich einer Wetterwolke vom Himmel, geschwängert von Finsternissen, Donner und Blitz. Ihre Finger stecken sie in ihre Ohren vor den krachenden Schlägen in Todesgrausen. Aber Allah umgibt die Ungläubigen. Der Blitz benimmt ihnen fast das Augenlicht. So oft er aufflammt, wandeln sie in ihm. Erlischt er jedoch über ihnen, so stehen sie da. Und so Allah wollte, raubte er ihnen Gehör und Gesicht. Denn Allah hat Macht über alle Dinge. O ihr Menschen, dienet eurem Herrn, der euch und die Früheren erschaffen. Vielleicht fürchtet ihr ihn. Der euch die Erde zu einem Bett gemacht und den Himmel darüber erbaut und vom Himmel Wasser herniedersandte und durch dieses Früchte hervorbrachte zu eurer Nahrung. Stellt ihm daher nicht Götter zur Seite, wo ihr es wisset. Und so ihr in Zweifel seid über das, was wir auf unseren Diener herniedersandten, so bringt eine gleiche Sure hervor und rufet eure Götzen zu Zeugen, so ihr wahrhaft seid. Wenn ihr es jedoch nicht tut und ihr vermögt es nimmer, so fürchtet das Feuer, dessen Speise Menschen und Steine sind und das bereitet ward für die Ungläubigen.